Zum Tag von Son Gun widmete ein Mitglied des Senats des nigerianischen Parlaments den Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un die Geschenke. Abdullah Adamo, Mitglied des Senats des nigerianischen Parlaments, übergab jüngst dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVRK in diesem Land die Geschenke.